Dialog 2. Ja, bitte. Stimmt etwas nicht? Ich habe ein Fischfilet bestellt, keinen Tintenfisch. Moment. Ja, das ist der falsche Tisch. Entschuldigen Sie. Ich bringe das Fischfilet gleich.